Der Stadtsekretär streckte ein Bein aus, Ayub stolperte und flog gegen das eiserne Hospitalbett. Ich weiß nicht, wen von Ihnen beiden ich mehr hasse. Ja, das ist absolut ohne Bedeutung. Felix Maldonado, der angebliche Präsidentenmörder, versuchte vorgestern Nacht aus dem Militärgefängnis Nummer 1 zu fliehen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde er auf der Flucht erschossen. Das Begräbnis fand gestern Morgen um 10 Uhr mit der angemessenen Diskretion statt. Halt ihn am Arm fest, Simon. Unser Patient ist sehr leicht erregbar. Ich möchte ihn beruhigen und ihm erzählen, dass eine kleine Anzahl von Verwandten und Freunden an der Trauerfeier auf dem Pantheon de Jardin teilnahmen. Die Gattin des Verblichenen, Frau Ruth Maldonado, sehr würdig in ihrem Schmerz, nicht wahr? Und zwei sehr interessante Frauen. Die verheiratete Mary Benjamin und die unverheiratete Sarah Klein, soeben aus Israel eingetroffen. Und mein Sekretär, Maurizio Rossetti, und seine Frau Angelika. Natürlich alles nach hebräischem Ritual. Aber ein Zweifel wird immer bleiben, mein Lieber. Wollte Felix Maldonado sich an Professor Bernstein rächen, weil dieser ihm das Fräulein Sarah Klein ausgespannt hatte? Der Zweifel bleibt.